war er das schwarze Schaf. Immer hatte er die Schuld, die anderen waren brav. Karl-Heinz, du fällst immer wieder rein. Und wenn die Bombe platzt, dann lässt man dich allein. Karl-Heinz, immer stellt man dir ein Bein. Karl-Heinz, dabei willst du noch freundlich sein. Ein Stammtisch voller Bier. Wir suchten alle Deckung, deine Frau stand in der Tür. Karl-Heinz, du kommst jetzt sofort nach Haus. Ich warte schon seit Stunden, nun ist der Ofen aus. Woo! Und jeder ahnt, was kommt. Das Tor geht nur sehr langsam auf und Petrus, der ruft prompt.